Am 18. Dezember 1903 teilte ein Reporter einer kleinen amerikanischen Lokalzeitung seiner provinziellen Leserschaft mit: Über den Sandhügeln von North Carolina haben heute Morgen zwei Männer bewiesen, dass man mit einer selbstgebauten Maschine in die Luft aufsteigen und dieselbe nach Belieben steuern und beschleunigen kann. Ein riesiges Gestell aus Spanten und Rippen, mit Leinwand bespannt, 2 Meter hoch und 5-mal so breit, gibt dem Apparat seine charakteristische Form. Mr. Wilbur Wright, der Erfinder, saß in der Mitte des Gerüsts, während sein Bruder Orwell die Sperre bediente, die den Apparat auf der Gleitbahn festhielt. Die gewaltige Vorrichtung gewann schnell an Geschwindigkeit. Als sie etwa 20 Meter zurückgelegt hatte, sprang der Motor an und der Apparat schoss, ohne merklich zu fallen, in den leeren Raum. Trotz des steifen Gegenwindes entfernte sich die Maschine mit einer Geschwindigkeit von fast 13 Stundenkilometern. Einige Fischer und Angehörige der Küstenwacht, die mit mir zusammen der Vorführung beiwohnten, begannen zu rennen und versuchten, mit dem Ding in der Luft Schritt zu halten. Aber sicher und ohne Schwanken trug es seinen Piloten davon. »Der Versuch ist gelungen«, rief Mr. Orwell Wright aus, als der Apparat langsam und anmutig zur Erde zurückkehrte, wo er sich wie ein großer Vogel niederließ, während sein Bruder Wilbur »Heureka« schrie, das Hosianna der alten Alchemisten. Der Reporter des Norfolk Virginian Pilot schätzte die zurückgelegte Flugstrecke auf 3 Meilen, die Flugzeit war ihm minutenlang vorgekommen. Die bescheideneren Erfinder allerdings berichtigten später den Irrtum, der ihm in der Begeisterung unterlaufen war, indem sie mitteilten, Wilbur Wright sei bei seinem ersten Experiment nur 12 Sekunden lang und nur 37 Meter weit geflogen und erst einige Stunden später beim 4. Versuche habe die Maschine einen Viertelkilometer geschafft. Immerhin. 2 Männer haben bewiesen, dass man mit einer Maschine in die Luft aufsteigen und dieselbe nach Belieben steuern und beschleunigen kann. Und? Das Problem der Luftfahrt ohne Gasballon ist endlich gelöst. Und? Ein Traum hat sich erfüllt. Und? Eine neue Zeit bricht an. Der Mann hat recht behalten. Verdenken Sie es mir bitte nicht, meine Damen und Herren, dass ich Ihnen diese alte Geschichte wieder auftische, die Sie sicherlich lange kennen. Ich habe es nicht aus unstillbarer Schwärmerei für die Historie oder den Fortschritt getan und schon gar nicht etwa, um Ihnen zu zeigen, wie rührend bescheiden die großen Anfänge sind. Ich finde diesen Anfang gar nicht so bescheiden. Natürlich sind wir weitergekommen. Der Clipper Mayflower vom Typ Boeing 707 zum Beispiel, der am 21. Oktober 1958 zum ersten Atlantikdüsenflug mit Passagieren der Pan American Airways von Paris nach New York startete und seitdem den Atlantik täglich 2-mal kreuzt, ist 100-mal schneller, 400-mal schwerer, fliegt 600-mal höher und mit 1000-mal stärkeren Motoren als das charakteristische Gestell der Brüder Wright. Und seine Flügel allein sind weiter ausgespannt als der ganze erste Vogelflug der Menschheit vom Jahre 1903 überhaupt maß, nämlich 43 Meter. Aber das ist nicht der springende Punkt. Das sind nur andere Zahlen und andere Maßstäbe ein und derselben Sache. An den Prinzipien der Konstruktion hat sich nichts geändert, gar nichts. Nein, ich suchte den alten Bericht hervor, weil ich mich entsann, dass der Reporter geschrieben hatte, ein Problem sei gelöst und ein neues Zeitalter habe begonnen. Wir 113 europäischen Reporter, die wir auf Einladung der Pan American am ersten Flug der Mayflower teilgenommen haben, hatten auch das Gefühl, dem Anbruch eines neuen Zeitalters beizuwohnen, 55 Jahre nach jenem Wintermorgen in North Carolina. Aber soweit ich mich entsinne, rief von uns keiner Heureka bei der Landung. Dagegen sagten einige, was für Probleme. Unser Kollege von 1903 konnte schreiben, ein Traum hat sich erfüllt. Aber mir war, als begänne ein Traum. Hören Sie zu. Man hat sie kaum kommen sehen. Zugegeben, es war ein bisschen diesig in Le Bourget am Vormittag des 21. Oktober 1958. Und außerdem wurde gerade im Flugplatzgebäude ein Film gedreht. Die Kameras surrten. Ein ganzes Aufgebot von Komparsen spazierte unter den goldgelben Jungbrunnenstrahlen der Filmscheinwerfer hin und her und spielte emsig verreisen. Und weil wir Reporter ja schließlich auch nicht viel anders sind als das größere Publikum, schauten wir ab und zu hin, denn wir hofften, es werde sich zwischen der Komparserie vielleicht auch ein Star zeigen. Brigitte Bardot womöglich oder wenigstens Fernandel. Und gerade als keiner guckte, kam sie herein und wischte schnell durch den Dunst, setzte auf und als sie ausrollte, sah sie genau wie jedes andere Flugzeug aus. Und erst als sie einschwenkte, das war sie. Sie war vielleicht zu übersehen im ersten Augenblick. Zu überhören war sie nicht. Und als sie heranrollte, war sie auch nicht mehr zu übersehen. Und schließlich sah sie auch nicht mehr aus wie alle anderen Flugzeuge. Eher wie ein geflügelter Zeppelin, wenn man sie von der Seite her sah. Oder wie ein Walfisch auf Rädern, die ungeheuren Flossen weit nach hinten gespannt. Und sie war silbern, weiß und himmelblau anzusehen, hatte 50 oder 60 Fenster auf jeder Seite. Und darüber stand Pan American und Clipper Mayflower. Und sie kam direkt aus Amerika und wollte gleich wieder nach Amerika zurück. Und so fing es an. Sie ist nicht leicht zu erzählen, diese Geschichte, die so anfing. Es ist nicht meine Geschichte. Meine 112 Reporterkollegen haben sie ziemlich genauso erlebt wie ich, sofern von Erleben überhaupt die Rede sein kann. Denn war da etwas zu erleben? Wir haben wie die Luchse in der Mayflower gesessen, wie die Spione und versucht, exakt zu registrieren, was da geschah. Blitzlichter flammten auf, Filmkameras schnurrten, Schreibmaschinen tickten, Bleistifte flogen über Stenogrammblöcke hinweg. Ich selber hatte auch mein Notizbuch auf den Knien und ich will Ihnen gestehen, dass ich gerade meine eigenen Aufzeichnungen eine Stunde lang für ganz einzigartig, köstlich und aufschlussreich gehalten habe. Und das war im Autobus auf der Rückfahrt von Manhattan nach Idlewild, als ich mittel im East River Tunnel merkte, dass ich sie verloren hatte, das ganze Notizbuch. Der Schmerz, der meine Brust durchzog, ist nicht zu beschreiben. Aber er war ganz unbegründet. Als ich kurz vor dem Start zum Heimflug mit Hilfe privater, halbamtlicher und amtlicher Stellen, darunter sogar der New York City Polizei, mein Notizbuch wiederbekam und hineinschaute, merkte ich es. Was drin stand, las ich, als hätte einer versucht, mit dem Schmetterlingsnetz Sekunden zu fangen. Die Ansichten meiner Kollegen über ihre eigenen Aufzeichnungen scheinen ganz ähnlich gewesen zu sein. Ich sah jedenfalls auf dem Rückflug keinen mehr schreiben und nur eine einzige Schreibmaschine klapperte noch vor sich hin. Sie gehörte einem Reporter aus London und die Engländer sind ja immer die Letzten, die etwas aufgeben. Wir anderen aber, nun, es war genauso, wie ein Frankfurter Kollege es in seiner Zeitung beschrieben hat. Im Bauche der Mayflower ging es zu wie in einem Bazar. Wir standen im Mittelgang beieinander, schwatzten über Gott und die Welt und in den verschiedensten Zungen und nur über den Flug sprachen wir nicht. Es war auch kein Flug. Ich wenigstens habe nicht eine Sekunde lang das Gefühl gehabt zu fliegen. Wir wurden versetzt, wenn Sie mir erlauben, ein Wort zu verwenden, das sonst nur in Märchenbüchern vorkommt. Und was das betrifft, so können Sie alle 12 Bände von Tausend und einer Nacht durchblättern. Keine der unzähligen Personen, die dabei dieser und jener Gelegenheit versetzt werden, von Feen und Zauberern über Tausende von Meilen hinweg, ins Glück oder ins Unglück, keine kann Ihnen verraten, wie ihr Geschehen sei. Sie wissen es nicht. Man weiß es einfach nicht. Um mich auf unseren eigenen Fall zu beschränken, ich kann Ihnen nur sagen, dass wir eben plötzlich in London waren und dann plötzlich in Island und dann plötzlich in New York. Und als wir uns ausgeschlafen hatten, waren wir plötzlich wieder in London und in Paris. Aber glauben Sie mir eins, es hätte auch keinen von uns gewundert, wenn wir alle plötzlich woanders gewesen wären, beispielsweise in Afrika. Denn da ist alles möglich Und ich erröte nicht, wenn ich Ihnen jetzt gestehe, dass mir nur meine Armbanduhr geholfen hat, kaltes Blut zu bewahren. Sie zeigte mitteleuropäische Zeit und ich verstellte sie nicht. In New York ging sie dann freilich plötzlich 5 Stunden vor, was die Pünktlichkeit bei den verschiedenen Verabredungen arg behinderte. Ich habe sie trotzdem nicht verstellt. Ich wollte einen Beweis bei mir haben, dass ich nicht träumte. Natürlich hätte ich mir auch einfach in den Arm kneifen können. Nehmen Sie als Beispiel einmal die erste Etappe unserer Reise, den Flug von Paris nach London. Hier ist, was ich aufschrieb. Fasten your seatbelt. No smoking. Fasten your seatbelt. No smoking. Fasten your seatbelt. Paris, den 21. Oktober 1958, 11.52 Uhr. Es geht los. Man hört es. Aber es ist ein sanftmütiges Geräusch. Und es ist nicht recht zu begreifen, warum sich die Leute da draußen auf dem Flugplatz die Finger in die Ohren stecken, als hätten sie Ohrenreißen. Langsamer Schwenk nach rechts. Sie kommen uns aus den Augen. 11.58 Uhr. Am Checkpoint. Soeben wurde angesagt, wir würden auf 8000 Meter gehen und 40 Minuten bis London brauchen. Die Bemerkung über die Druckverhältnisse in der Kabine habe ich. Jetzt also. 10 Sekunden, 20 Sekunden, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 12 Uhr. In der Luft. 2 Minuten nach dem Start. Längst in den Wolken. 4 Minuten nach dem Start. Über der ersten Wolkenschicht. Die zweite Schicht senkt sich herab. 7 Minuten nach dem Start. In der dritten Wolkenschicht. Die Motoren sehen übrigens merkwürdig aus. Kreisrunde Mäuler. Was sie fressen, sieht man nicht. Das scheint eine Kurve gewesen zu sein. Jedenfalls stand die Tragfläche plötzlich schräg in der Luft. Ja, jetzt kommt die Sonne durch. Wir sind auf 8000 Meter. Über die Druckverhältnisse ist zu sagen, es knackst nicht mehr in den Ohren, als wenn man 15 Etagen mit dem Fahrstuhl hinauffährt. Fasten your seatbelt. No smoking. Fasten your seatbelt. No. Es war in der 10. Minute, als das Warnlicht ausging. Ich öffnete den Sicherheitsgurt und steckte mir eine Zigarette an. Blauer Himmelshauch in der Ferne. Eine ungeheure Helligkeit. Der Chefsteward erscheint, auch er in weiß. Weißer Smoking, eine schwarze Nelke in Knopfloch. Raffiniert, raffiniert. Die italienischen Kollegen haben gleich kugelrunde Augen bekommen, sodass es nicht mehr schwer zu erraten ist, was man in Rom in der nächsten Saison trägt. Und hinter den weißen Schultern die Stewardessen. Also man kann kaum hinschauen, ohne dass einem das Herz blutet. Und es ist schließlich klar, dass man auf 8000 Meter dem Himmel nahe ist. Martini oder Manhattan, Sir? Manhattan, besser würde. Martini oder Manhattan, Sir? Manhattan, s'il vous plaît. Merci. Manhattan oder Martini? Martini, please. Ich nahm auch einen Martini, wenn es interessiert, und zwar in der 14. Minute. Aber leicht wird es einem nicht gemacht. Das linke Auge kann sich nicht von der Stewardess losreißen. Sie lächelt einen schließlich auch an, und es muss ja nicht alles Beruf sein. Während das rechte Auge ein Wolkenloch entdeckt hat. Wasser darin. Ja, die Küste. Ein Hafen. Dieppe? Ich griff nach der Landkarte. Dieppe? Aber ein zweiter Blick ist schon nicht mehr möglich. Dieppe ist verschwunden. Das Wolkenloch ist bis zum Rand voll Wasser. 2 Dampfer schwimmen darin. In der 20. Minute? Die Wolken reißen auf. Es wird klar. Voraus? Ich griff nach dem Fernrohr. Ich habe wirklich ein Fernrohr für solche Gelegenheiten. Zog es aus, zückte es und in der 21. Minute? In der 21. Minute? Ein Brandfleck auf dem Papier. Ach, ich entsinne mich. Aber es war einfach zu viel geworden. Eine Zigarette, ein Fernrohr, ein Bleistift, ein Martini-Glas. Man hat ja schließlich auch nur 2 Hände. Ja, und den Finger habe ich mir auch noch verbrannt. Die Eintragungen im Logbuch setzen infolgedessen für 6 1/2 Minuten aus, gerade als wir in England ankamen. Aber der Finger tat scheußlich weh und ich musste in den Mund stecken. In der 28. Minute heißt es dann weiter: Das muss schon der Anfang von London sein. Früher war das deutlicher zu erkennen. Man sah wenigstens die roten Autobusse. Jetzt sieht man nicht mehr als ein Gekritzel von Menschenspuren. Graues Unkraut. In der 32. Minute: Kurve, Themse, Tower Bridge. Ein Glück, dass man das auch schon langsamer gesehen hat. In der 36. Minute: Neue Kurve. Aber wenn man nicht ganz genau aufpasst, merkt man diese Kurven überhaupt nicht. Rums. Eine Wolke. Noch ein Rums. Die Tragfläche schwebt wie ein Lineal auf und ab. Und wieder merkt man nicht viel. Es rumpelt ein bisschen. Es ist, als käme man mit 60 Kilometern in ein niedersächsisches Dorf. Die 39. Minute. Noch eine Kurve. Ah, da ist schon der Flugplatz. Das Fahrgestell fällt heraus. Es gibt einen Ruck. Irgendetwas wischt am Fenster vorbei. Da. Aber das Landen ist nur, als führe man mit einem Teewagen auf eine Teppichkante auf. Paris, London in 41 Minuten, meine Damen und Herren. Ein vernünftiger Haarschnitt dauert länger. Das Warten nicht mitgerechnet. So sieht so ein Logbuch von morgen also aus. Ich sagte schon, wenn einer versuchte, mit einem Schmetterlingsnetz Sekunden zu fangen, so käme mehr dabei heraus. Natürlich ist mir nicht entgangen, dass Sie bei bestimmten Bemerkungen des Logbuchs stutzig geworden sind. Als vom Start die Rede war beispielsweise. Stimmt's? Nach 50 Sekunden in der Luft. Nach 50 Sekunden erst. Ferner: Die Tragfläche schwebt wie ein Lineal auf und ab. Ja, und schließlich: Aber die Leute auf dem Flugplatz da draußen. Das war das Dritte. Ich will Ihnen gestehen, dass mich diese Beobachtungen kalt gelassen haben und dass ich der Sache nicht nachgegangen wäre, hätte ich nicht gewusst, dass Sie Rechenschaft von mir verlangen würden. Es ging nämlich alles, auch der Start, mit einer so perfekten Selbstverständlichkeit vor sich, dass man sich einfach sagen musste, es wird schon stimmen. Aber um Ihretwillen, die Sie ja morgen oder übermorgen dieselben Beobachtungen machen werden auf Ihrer Reise, habe ich mich danach erkundigt. Mit dem Start verhält es sich so. Er dauert in der Tat ziemlich lange. Die Lehne Ihres Sessels pufft Ihnen, wenn es losgeht, auch nicht mehr so kraftvoll und überzeugend in den Rücken, wie es beim Start in einer Propellermaschine der Fall war. Aber das ist normal, wurde mir gesagt. Es ist so, es muss so sein. Und im Übrigen ist es der Grund, weshalb die Düsenflugzeuge längere Startbahnen brauchen. Die Geschwindigkeit, die sie nötig haben, um sich vom Boden erheben zu können, ist dabei gar nicht viel größer als die einer jeden anderen Verkehrsmaschine. Daran liegt's nicht. Und bei der Landung ist schon überhaupt kein Unterschied zu merken. Die Sache ist vielmehr folgende. Eine Propellermaschine benimmt sich beim Start etwa wie ein Auto im zweiten Gang. Man tritt auf den Gashebel und der Wagen schießt los. Wenn man freilich eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, heult der Motor, die Hand greift zum Schalthebel, aber da ist kein Schalthebel da. Mit einem Wort, die Propellermaschine hat ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht, schnell, aber gar zu bald. Düsenmotoren verhalten sich gerade umgekehrt. Solange das Flugzeug noch nicht seine Fahrt hat, verhalten sie sich wie ein Automotor im vierten Gang, wenn man auf 20 Kilometer heruntergesackt ist. Gas geben hilft auch nicht viel. Man muss einfach warten, bis der Motor seine Geschwindigkeit aufgebaut hat, aber dann macht es ihm auch nichts mehr aus, ob der Pilot die Maschine am Boden hält oder steil in die Wolken zieht. Er heult auf, sie wissen nicht mehr, wo sie sind, die Erde unter ihnen fällt in ein Wolkenloch und verschwindet. Ich will nicht so tun, als hätte ich das alles aus eigener Wissenschaft. Ich habe mich bei einem Testpiloten nach näheren Umständen erkundigt und um die Misstrauischen unter ihnen zu beruhigen, will ich auch gleich hinzufügen, dass der Mann weder bei den Boeing-Werken angestellt ist, die die Mayflower gebaut haben, noch bei der Pan American, die sie gekauft hat. Er ist neutral und sagt, was man weiß. Zur Frage der schwippenden Tragflächen sagt er zum Beispiel: Natürlich müssen sie federn. Wenn sie starr wären, würden sie bei jeder plötzlichen Belastung knicken oder abbrechen wie Glas. Ihr Auto hat ja auch Federn. So eine Boeing 707 fliegt 900 Kilometer in der Stunde und mehr. Das sind 80% der Schallgeschwindigkeit und mehr. Wenn Sie mit dieser Fahrt auf einen Aufwind stoßen, auf eine plötzliche Fallböe oder ein Windband, und solche Windbänder gibt's auch noch am Rand der Stratosphäre, dann ist der Aufprall mindestens so hart, als wenn Sie mit 80 plötzlich auf Kopfsteinpflaster geraten oder meinetwegen in ein Schlagloch. Also hat man Federn, federnde Tragflächen. Übrigens ist das, was Sie sehen können, dieses Schwippen der Flügelspitzen, nur die halbe Federung. Vom Rest sehen Sie nichts. Wenn sich die Tragflächen nämlich durchbiegen, nach oben oder nach unten, verändern sie zugleich ihre Stellung, ihre aerodynamischen Eigenschaften. Und der Auftrieb verringert sich oder nimmt zu, je nachdem. Sie gleichen den Effekt der Turbulenzen automatisch aus, wenigstens halbwegs. Und wenn mal eine dabei abbricht? Eine Tragfläche? Die bricht nicht ab. Na? Das hat man ausprobiert. Man hat unter anderem eine Tragfläche von einer Boeing 707 mit hydraulischen Winden 5-mal weiter durchgebogen, als es in der Luft überhaupt möglich ist. Und nichts ist passiert. Und erst als die Spitze 4 Meter über die Mitte emporragte, also 4 Meter, das ist so viel wie von der Straße herauf bis zu Ihrem Balkon, erst dann ist sie durchgebrochen. Noch eine Frage? Eine noch. Die Düsenmotoren sind einfach zu laut. Lässt sich das nicht abstellen? Hat es Sie gestört? Mich nicht, ich saß ja im Flugzeug. Und was haben Sie gehört? Vorn gar nichts, wenigstens so gut wie nichts. Die Luft faucht über das Kabinendach hin, aber das ist alles. Hinten in der Kabine ist es lauter, nicht lauter als in einem Propellerflugzeug, aber die Motoren sind deutlich zu hören. Die Motoren machen keinen Mucks. Sondern? Die Luft ist das. Und die Luft macht 2 verschiedene Geräusche. Das Pfeifen. Hey! Da! Das entsteht beim Einströmen in die Düse. Und das da? Das ist lästiger, aber es entsteht nicht im Motor, sondern 12 bis 15 Meter hinter dem Motor im Freien, am hinteren Ende der Kabine etwa. Das entsteht da, wo die kalte Luft den heißen Düsenstrahl kaputt reibt. Natürlich hat die 707 Schalldämpfer, aber Auspufftöpfe von 15 Metern Länge, das ist natürlich nicht möglich. Was hat die Leute fast verrückt gemacht? Welche Leute? Vorne auf dem Flugplatz. Ist einer weggelaufen? Na, sehen Sie. Zugegeben, auf den Flugplätzen ist es schon lästig, aber über den Städten wird es in Zukunft sehr viel ruhiger sein, denn wenn diese Düsenflugzeuge die Städte erreicht haben, sind sie schon so hoch, dass man sie kaum noch hört. Im Übrigen lassen Sie sich eins sagen, die neuen Flugzeuge sind nicht leise, das ist wahr, aber die Lokalpolitiker und ihr Journalisten, ihr macht den meisten Krach bei der Sache. Wenn ihr nicht so viel darüber reden würdet... Das ist doch übertrieben. Ja, schön, es ist übertrieben, ich gebe es zu. Ich habe selber früher in der Nähe eines Militärflugplatzes gewohnt und bin weggezogen. Es war mir zu laut. Jetzt wohne ich in einer Straße, in der unsere aufstrebende Jugend nachts Moped fährt. Und jetzt sehne ich mich manchmal nach meiner alten Wohnung zurück. Im Ernst jetzt? Lässt sich nichts dagegen tun? Ja, glauben Sie denn, man kann Ihnen die Mopeds so einfach wegnehmen? So viel zur technischen Seite des Düsenverkehrs. Was die Mayflower betrifft, so hatte sie sich inzwischen Island genähert. Das überrascht sie womöglich etwas, denn Island liegt zugegebenermaßen nicht direkt auf der Strecke London-New York. Aber die Pan American wollte ihren Gästen etwas bieten, wie sich versteht, und aus diesem Grunde herrschte zurzeit über dem mittleren Nordatlantik ein Zyklon. Farbenfreudigere Temperamente, wie etwa die Redakteure der New Yorker Zeitungen, die am nächsten Tage von den Verwüstungen berichteten, die das Herbstwetter an der Küste und auf See angerichtet hatte, nennen dergleichen einen Hurricane. Der Pilot der Mayflower wieder, in seiner unübertrefflichen Schlichtheit, sprach zu uns über die Lautsprecheranlage von Unfavorable Headwinds of 80 Miles per Hour, was nach der Beaufort-Skala so viel heißt wie Windstärke 11 bis 12 und das von vorn. Nach der bekannten Tabelle bedeutet es Windstärke 11, außergewöhnlich hohe Wellenberge. Die See ist mit langen, weißen, in Windrichtung verlaufenden Schaumstreifen vollständig bedeckt. Die Kanten der Wogenkämme werden zu Schaum zerblasen. Die Sicht ist herabgesetzt. Kleine und mittlere Schiffe können einander hinter den Wellenbergen völlig aus den Augen verlieren. An Land, große Bäume werden entwurzelt. Aber die Mayflower segelte auf 12.000 Meter Höhe dahin. Und so hoch sind auch die großen Bäume nicht gewachsen. Im Logbuch von morgen findet sich daher unter 16.20 Uhr Pariser Zeit folgende abweichende Beobachtung. Das Mittagessen war ausgezeichnet. Die Speisekarte versprach hors d'œuvre, dann Consommé au Sherry, ferner Omar Thermidor, Fromage, Patisserie und so weiter. Alles von Maxime of Paris. Dazu die einschlägigen Getränke. Die Ausführung entsprach den Plänen voll und ganz. Zum Fenster schaut man zurzeit besser nicht zu oft hinaus. Man kennt das. Man kennt diese weißen, länglichen Kleckse da unten auf dem Meere, das hin und wieder in Wolkenlöchern in Sicht kommt. Aus 12.000 Metern Abstand sieht es natürlich nicht so schlimm aus, aber man kennt das. Man möchte zurzeit lieber nicht Seemann sein und wenn man schon nicht helfen kann, so soll man wenigstens nicht hinschauen. Beim Kaffee habe ich ein bisschen gerechnet und bin zu verblüffenden Ergebnissen gekommen. Um den Hummer Thermidor zu verzehren, habe ich 320 Kilometer gebraucht. Ein einziger Schluck Cognac ist bei dieser Geschwindigkeit 750 Meter lang. Mein Nachbar, der auch meditierte, ließ sich ein Markstück von mir geben und setzte es vor meinen Augen hochkant auf den Tisch. Es blieb stehen, bis es umfiel. Da setzte es wieder hochkant auf den Tisch und es blieb wieder stehen, bis es umfiel. Wir probierten es mehrfach. Der Rekord war 2 Minuten und 4 Sekunden und es wäre sicherlich noch länger stehen geblieben, wenn ich gerade eine Stewardess vorbeigegangen wäre und so viel Wind gemacht hätte. Und zusammenfassend lässt sich sagen, wenn heute etwas passiert, so passiert es da unten, nicht uns. Sehen Sie unserem Logbuch seine vorübergehende Frivolität nach, meine Herrschaften. Cognac macht eben frivol. Ich konnte diese Zeilen aber nicht unterschlagen, denn es sind die einzigen von 28 Seiten Notizen im DIN A5-Format, die einen Punkt berühren, der wohl berührt werden muss. Wenn heute etwas passiert, hieß es da. Ich drehte den Satz ein bisschen um und legte ihn meinem Testpiloten vor. Ich fragte ihn, kann etwas passieren und was kann passieren? Welches Risiko läuft ein Passagier in einem Düsenklipper? Sollte seinem Himmel danken, dass er wenigstens für ein paar Stunden aus dem Großstadtverkehr raus ist. Schön, aber was kann ihm außerhalb des Großstadtverkehrs noch passieren im Düsenflugzeug? Soweit man Sicherheit vorausberechnen kann, nichts. Jedenfalls nicht mehr als in jedem anderen Flugzeug, höchstwahrscheinlich weniger. Soweit man das berechnen kann. Man kann Sicherheit überhaupt nur berechnen. Nur Rechenmaschinen sind bestimmt nicht optimistisch. Schauen Sie an, was ist denn neu an den Düsenflugzeugen? Die Düsen? Und das ist nicht wahr. Nicht einmal der Motortyp, der in der Mayflower eingebaut ist, ist neu. Es sind mehr als 1 Million Flugstunden in Militärmaschinen ausprobiert worden. 1 Million Stunden sind 100 Jahre. In 100 Jahren lernt man eine ganze Menge. Die Motoren sind gut. Stellen Sie sich nur einmal einen großen modernen Kolbenflugzeugmotor vor. 28 Zylinder, 56 Kolben, Pleuelstangen, Pleuellager, Zündkerzen, Zündsysteme, ein Wespennest von Fehlerquellen. Und das alles bewegt sich auch noch hin und her und muss auf die tausendstel Sekunde genau funktionieren. In einem Düsenmotor bewegt sich ein Teil, eine Stahlwelle, auf der ein paar Schaufelräder fest angebracht sind. Zweitens sind Düsenmotoren stärker. Das heißt, sie können damit schneller und höher fliegen. Aber was nützt denn das, wenn man dann doch einen Umweg bis zum Polarkreis machen muss, bloß weil über dem Atlantik schlechtes Wetter herrscht? Kein Flugzeug würde heute den direkten Weg geflogen sein. Und sie kostet der Umweg vielleicht 1 Stunde, die anderen mindestens 2. Außerdem machen sie den Umweg in 12.000 Metern Höhe. In 6.000 Metern würde ihnen das Essen wahrscheinlich weniger gut geschmeckt haben. Sie merken doch von dem Wetter gar nichts, wenn Sie ehrlich sind. Na, hören Sie, unfavorable headwinds of 80 miles per hour. Und trotzdem hat das Markstück 2 Minuten auf der hohen Kante gestanden. Auf so langen Strecken ist Schnelligkeit auch Sicherheit. Schon aus dem einfachen Grund, weil die Meteorologen auf 6 Stunden das Wetter sehr viel genauer voraussagen können als auf 12 Stunden. Das leuchtet mir alles ein, aber ich dachte gar nicht so sehr an die Wetterverhältnisse. Sondern woran? An die Landung zum Beispiel. Wenn ein so schnelles Flugzeug landet... Na, wer sagt Ihnen denn, dass eine Düsenmaschine so schnell ist, wenn sie einschwebt? Das hat man doch im Kino gesehen, in der Wochenschau. Wie die Sternschnuppen fallen sie herunter und auf dem Flugplatz müssen sie dann auch noch einen Bremsfallschirm loslassen, damit sie überhaupt zum Stehen kommen. Das sind doch Militärmaschinen, für noch viel höhere Geschwindigkeiten berechnet als die Boeing 707. Die haben kleine Tragflächen und brauchen einfach Speed, sonst fallen sie runter. Die 707 schwebt nicht viel schneller ein als jede andere Verkehrsmaschine. Sie hat ihre großen Landeklappen und diese neuartigen Spoiler, die auch wie Landeklappen aussehen, nur dass sie auf der Tragfläche sitzen und sich nach oben öffnen, nicht nach unten. Sie verringern das Flugtempo, erhöhen die Sinkgeschwindigkeit und drücken die ganze Maschine fest auf ihre 10 Räder, wenn sie aufsetzt. Und diese 10 Räder wieder lassen sich scharf einbremsen. Aber ein Automat verhütet, dass sie überbremst werden und die Maschine ins Schlittern gerät. Und schließlich lassen sich die Düsenstrahlen bei der Landung auch noch umkehren. Sie wirken dann nach vorn und das Flugzeug steht still, ehe es die halbe Landebahn hinter sich hat. Na, Sie werden es erleben. Ich will es Ihnen gleich sagen, meine Damen und Herren. Die Voraussage traf zu bei allen 5 Landungen der Mayflower, die ich miterlebt habe. Aber Sie sehen aus, als hätten Sie noch etwas auf dem Herzen, stimmt's? Ja, und das ist ein bisschen heikel. Es gab doch schon mal eine Düsenverkehrsmaschine, die Comet. Und die Erfahrungen, die man mit ihr gemacht hat, waren doch tragisch genug. Und jetzt gerade ist eine russische Düsenmaschine abgestürzt, eine TU-104. Was sagen Sie dazu? Zum Fall der TU-104 gar nichts. Die Aeroflot veröffentlicht leider ihre Untersuchungsergebnisse nicht. Aber zum Fall der Comet lässt sich eine ganze Menge sagen. Erstens, verzeihen Sie, dass ich es wieder aufzählen muss, aber es geht so am schnellsten. Erstens, also war es eine Comet 1, vergessen Sie das bitte nicht. Zweitens, was versagt hat, war wirklich das einzig Neue, was Düsenverkehrsmaschinen den Militärmaschinen voraus haben. Nämlich die riesenhafte Druckkabine, in der die Passagiere sitzen. Natürlich gab es schon vor der Comet 1 Druckkabinen, aber sie waren entweder viel kleiner gewesen oder nur bis zu einer Höhe von 6.000 bis 8.000 Metern verwendet worden. In normalen Propellermaschinen eben. Die Comet 1 dagegen war für 10.000 und 12.000 Meter Flughöhe bestimmt. Winzige Beschädigungen der Außenhaut, wie sie sich gar nicht vermeiden lassen, waren schuld. Ein Haarriss in einem Fensterrahmen zum Beispiel. Die Maschinen waren nach dem Start schnell auf 10.000 Meter Reisehöhe gegangen. Unter dem enormen Überdruck in der Kabine war der Haarriss weitergelaufen. Meterweit, schnell und leicht, wie man ein Hemd zerreißen kann, wenn man erst einmal den Saum durchschnitten hat. Der rasende Fahrtwind war in den Riss gefahren und hatte die Maschinen einfach zerfetzt. Und was hat man dagegen getan? Man hat die Comet 4 gebaut, die ihre Mayflower sogar noch um Nasenlänge geschlagen hat beim Wettrennen um den ersten regulären Passagierflug über den Atlantik hinweg. Man hat die Boeing 707 gebaut, man baut die DC-8. Und die sind gegen Haarrisse versichert? Dagegen gibt es keine Versicherung. Natürlich hat man die Außenhäute noch einmal verstärkt, aber Haarrisse kommen selbst in Panzerplatten vor. Nein, man hat sich an die Sache mit dem Hemd erinnert. Wie weit reißt so ein Hemd, wenn es erst einmal im Reißen ist? Quer durch? Nein. Wenigstens bis zum nächsten Saum. Richtig, bis zum nächsten Saum. Also hat man die Kabinenhäute gesäumt. Und nicht etwa nur am Rand irgendwo, sondern man hat die ganze Innenseite der Haut mit Säumen besetzt. Saum an Saum und hin und her. Der längste Riss, der jetzt noch entstehen kann, ist 2 Spannen lang. Das ist nichts. Sie würden es nicht einmal merken, keine Spur. Sie sind also Optimist? Nein, ich bin Testpilot. Ich bin bis jetzt 44 Jahre alt geworden. Das gelingt Optimisten in meinem Beruf nur selten. Die 44 sieht man Ihnen gar nicht an. Sie sind nett. Haben Sie Kinder? Eine Tochter. Würden Sie diese Tochter Stewardess werden lassen, wenn sie wollte? Warum nicht? Auch auf einem Düsenklipper? Bestimmt, wenn sie will, bestimmt. Fliegt sie gerne? Oh, das glaube ich schon, sie ist Stewardess. ...19:48 Uhr Pariser Zeit. Es ist viel passiert inzwischen. Von Island zu reden habe ich jetzt keine Zeit. Wir tankten dort nur. Ich schrieb eine Postkarte, kaufte eine Pelzmütze. Und die ganze Zeit über guckten uns diese Flugplatzgesichter an. Das Erste, was wir von der Insel gesehen haben, waren Hügel und Heide und etwas trüber Gletscherglanz in der Ferne. Darüber ein violetter Tragödienhimmel, wie von Gerhard Hauptmann gemalt. Das Letzte war die Brandung, die die Felsenküste brennt und sich kaputt macht. Und ein Fischdampfer, beigedreht, unter Brechern begraben, sodass ich ihn im ersten Moment für eine Klippe gehalten habe. Nein, das ist nichts mehr für mich und ich bin froh, dass wir wieder unseren Höhenfrieden haben. Aber eins muss festgehalten werden. Wir starteten von Island um 17:55 Uhr Pariser Zeit. Nach Ortszeit war das 4:05. Und anderthalb Stunden später war es 3:30. Ist kaum zu glauben, aber stimmt. Schwarz auf weiß. Es waren die einzigen anderthalb Stunden meines Lebens, in denen ich jünger geworden bin, um 25 Minuten. Natürlich sind 25 Minuten nicht viel, aber wenn man das öfters macht. Geografisch oder besser chronografisch ist das so zu erklären. Wir flogen zurzeit ja zwischen dem Polarkreis und dem 60. Breitengrad dahin. Und hier oben waren wir ein ganzes Stück schneller als die Sonne und die Zeit. Und da wir nicht genau nach Westen flogen, sondern nach West-Südwest, begann die Nachmittagssonne, die in Island schon halbwegs untergegangen war, blutrot im Sturmgewölk. Kurz, sie ging wieder auf. Nicht viel, aber sie ging wieder auf. Der Vorgang ist im Logbuch festgehalten. Ich war vorn in der Kanzel. Und das hat mich doch wirklich fast umgeworfen. Sie ist klein, einfach. Sicherlich nicht größer als das Cockpit einer alten DC-4. Und es sind auch viel weniger Instrumente darin zu sehen als in den letzten großen Propellermaschinen. Aber es ist schön da vorn. Ganz still. Und eine unglaubliche Spannung. Der Ingenieur und der Navigationsoffizier rechts und links. Und vor den niedrigen Fenstern die beiden Piloten wie aus schwarzem Papier ausgeschnitten. Und mitten im Fenster, grasgrün durch die Blendschirme stechend, die Sonne. Wie Löwengebrüll. Dazu eine Sicht wie durch einen Brillanten und ein Horizont 350 Kilometer entfernt. Und als ich da stand, fiel mir auf, dass ja die Sonne höher stand als vorhin in Island. Und ich fragte den Navigator und der nickte und lachte mich an und hob die Hand und legte den Zeigefinger auf den Daumen. Dann hob er den Zeigefinger langsam vom Daumen auf und über seinem Kopf war das lautlose Zeigerzittern der Skalen. Das hat mit Fliegen nichts mehr zu tun. In den Weltraumschiffen wird es nicht anders sein. Wir schießen zwischen Meridianen und Funkleitstrahlen dahin. Die Zeit bleibt zurück. Die Sonne wälzt sich wieder herauf. Und die Erde ist nur noch ein grüner, bebender Ausschlag auf den Skalen der Oszillatoren. Da ging ich noch einen Schritt weiter und bückte mich und sah über die Schulter des Co-Piloten zum Himmel hinauf. Und da sah ich zum ersten Male, dass der Himmel jetzt nicht mehr blau ist. Es ist kein Himmelblau mehr. Das ist ein dunkler, bodenloser Abgrund. Und nur noch ein feiner Schleier bewahrt uns vor ihm. Und als ich hinunterschaute, sah ich das schwarze Schiefermeer ganz vage leuchten. 12 Kilometer Luft. Das gibt einen zarten Glanz gegen den nie gesehenen Himmel. So also leuchtet ein Stern. Wenn Sie vorhin mitgerechnet haben, meine Damen und Herren, mit navigiert bei unserem Hin und Her auf dem Zifferblatt der Weltuhr, so kann es geschehen sein, dass Sie sich gefragt haben, wo in aller Welt kann es denn um 7:30 plötzlich wieder 3:30 gewesen sein. Grönland. Tatsächlich, Grönland. Fjorde und Schlünde, ganze Gebisse von Matterhörnern, Schneefelder, Eisfelder. Grönland zieht langsam unter uns hindurch. Lautlos und sacht wie über eine Filmleinwand hinweg. Und wir drücken uns alle 113 die Nasen an den Fensterscheiben platt und schauen hinunter und wundern uns über den Film. Ich weiß nicht, wer es zuerst gesehen hat. Gesagt hat keiner etwas, auch der Lautsprecher nicht. Und jetzt sagt auch keiner was, wo alle es sehen. Denn man sieht jetzt, wie nah die vollkommene Schönheit und die vollkommene Wüste und Entsetzlichkeit in dieser Welt beisammen sind. Und 90 Minuten später? Jetzt werden wir doch noch geschlagen. Die Sonne zieht uns davon. Der Umweg, den wir um den Sturm gemacht haben, hat sich nach Süden gebogen. Und bei Goose Bay haben wir die Küste von Labrador überflogen. Und jetzt geht es schnell. Die Sonne senkt sich, der Schnee in der Tiefe wird fadenscheinig, verschwindet. Manchmal blinkt noch ein See rötlich blitzend herauf. Es wird Abend. Gleich wird es Nacht. Aber das war eine voreilige Notiz. In Wahrheit dauerte der Sonnenuntergang noch 2 volle Stunden von Labrador bis Boston in New England. Und wenn auch eine von diesen beiden Stunden nur mitzählte, weil Amerika seine Uhren noch immer auf Sommerzeit eingestellt hatte, es war der langsamste Abend, von dem ich weiß. Ich blinzle durchs Fenster, halb in die Sonne, halb auf Labrador und Nordkanada hinunter, auf die ungeheuren Jägerländer. Der St. Lorenz-Strom schneidet durchs Glas und jetzt wird's Neubraunschweig und Maine. alle 66 Minuten sind 1000 Kilometer Welt vor meinen Augen vorbeigezogen. Die Namen lösten einander verstohlen ab. Und wenn man nicht ganz genau aufpasste, wusste man mit einem Male nicht mehr, wo man war und war verlorener als auf dem Mond. Übrigens weiß ich jetzt, wie mir zumute ist den ganzen Tag schon. Wir gehören nicht mehr zur Erde. Das Meteorgesause hat uns von ihr losgerissen. Natürlich sehe ich sie noch. Ganz gut. Ich klebe am Fenster und schaue sie an. Aber auf der anderen Seite klebt sie und schaut mich an. Im Kino ist es manchmal so, wenn eine Großaufnahme zu sehen ist. Ein Gesicht oder gar nur die Augen. Und jetzt ist sie weg, die Sonne. Irgendwas hat sie zerdrückt. Und jetzt rüttelt das Flugzeug auch plötzlich. Jetzt. Und jetzt wieder. Mit einem Male ist es, als führen Lastwagen draußen am Kino vorbei. Gibt's Wind? Es war nicht der Wind. Es war ganz still gegen Abend, aber wir hatten Boston erreicht und die Mayflower setzte zur Landung an, 300 Kilometer vor Idlewild. Nach 15 Minuten... Da, Lichter. Long Island. Da noch mehr. Das ist New York. Und hinten steht's wie ein Sternbild. Manhattan. Rechtskurve. Die Häuser, die Autos und Bogenlampen streichen mir sausende Striche ins Fenster. Linkskurve. Wieder das Meer. Und jetzt noch eine Kurve. Und jetzt... Da sind wir. 11:30. Also 6:30. New York. Die Pan American hat recht gehabt mit ihrer Annonce. Wenn wir uns ein bisschen dazu halten, kommen wir noch rechtzeitig ins Theater. Ich habe eben auch auf die Uhr geschaut. Wir haben noch 3 Minuten Zeit, meine Damen und Herren. Was machen wir damit? Vielleicht sollte ich Ihnen doch noch das Abenteuer nachzuliefern versuchen, das Sie von unserer Geschichte erwarteten und womöglich in ihr vermisst haben. Ich werde Ihnen noch ein paar Zahlen geben, statistische Zahlen. Wir waren 113 Passagiere an Bord der Mayflower, dazu 15 Besatzungsmitglieder, im Ganzen also 128 Personen und Inhaber eines nagelneuen Weltrekords, denn noch nie zuvor in der Geschichte hatten so viele Menschen zugleich in so kurzer Zeit den Atlantik gekreuzt. Aber der Rekord wird sich nicht lange halten, denn ganz auf Economy Class eingerichtet, wird die Mayflower noch 50 Passagiere mehr mitnehmen können. Und da sie den Atlantik täglich zweimal überqueren kann und überqueren wird, lässt sich ausrechnen, dass sie auf einen Monat oder ein Jahr hingesehen genauso viele Menschen von Kontinent zu Kontinent befördern wird wie die Queen Elizabeth im gleichen Zeitraum. Und das ist der größte Ozeandampfer der Welt. Aber die Mayflower ist nicht das einzige Langstreckendüsenflugzeug. Die Pan American besitzt schon 6 von ihrem Schlag und die British Overseas Airlines hat ihre Comet 4 und die DC-8 wird gebaut und die Caravelle und die Convair 880 und die Lufthansa und die Air France, die TW-8, die SAS, die KLM, die Sabena und die Swiss Air haben sich alle für den einen oder anderen Typ entschieden und in 3 Jahren wird es hunderte von Himmelsschiffen geben, jedes so groß, jedes so schnell wie die Mayflower. Und alle Entfernungen auf dieser Erde werden noch einmal um die Hälfte geschrumpft sein. Und die Welt wird gewachsen sein, um 1000 neue Möglichkeiten. Denn dann wird es keine Stadt mehr auf der Erde geben, die von irgendeiner anderen Stadt mehr als 20 Stunden entfernt ist. Wir werden alle Nachbarn sein. Und noch 2 Zahlen, wenn Sie mögen. Auf unserem Rückflug gab es keinen neuen Zyklon. Wir brauchten von New York bis London 6 Stunden und 42 Minuten und dann noch 39 Minuten bis nach Paris. Es war eine wunderbare Nacht. Wir hatten 3/4 Mond und da es klar war und kalt, 52 Grad minus, wenn Sie es wissen wollen, kann es sein, dass wir 4 lange weiße Kondensstreifen hinter uns hergezogen haben. Quer über die Welt hin. Aber genau weiß ich es nicht. Ich habe vergessen, mich umzuschauen. Als ich dran dachte, wurde es schon Morgen und die Sonne ging auf, schnell wie aus der Pistole geschossen. Heute in den Archivschätzen eine Reportage aus dem Jahr 1958. Logbuch von morgen, Notizen von einem Düsenflug über den Ozean. Autor war der Schriftsteller Ernst Schnabel. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.